Und dieser Bildungsfundus des herabgesunkenen Bildungsbürgertums und Bürgertums zugleich mit dem subversiven Lebensstil, auch wieder stilisierend gesprochen, den er kultiviert hat, das hat ihm dieses Glück im Abseits scheinbar verschafft und auch versucht, auch damit versucht, die Subversion durchaus in die Zwänge staatlicher Einbindung und eben nicht nur im Sinne von Leviathan, sondern auch von Behemoth, von narzisstischer Einbindung hineinzutragen, die Subversion hineinzutragen, diese Zwänge und diese Zwänge dann sozusagen zu lockern. Das ist eigentlich das Leitmotiv, kann hier unmöglich im Einzelnen dargestellt werden, sondern hier können nur die Brüche dargestellt werden, wie er diese Taktik und Technik einer Lebensweise ausbildet, die dann sein ganzes Verhältnis zum Staat, zum deutschen Staat, zum Staatsvolk bis in die Bundesrepublik Deutschland hinein geprägt hatte. In der Nazi-Zeit, wo auch ständig die Frage der Normalität, des anormalen Selbstgefühls und des anormalen Status des streunenden, verwahrlosten Jungen und der Normalität, die eben eine terroristisch in die Tätergemeinschaft hineinziehende, aufgezwungene Normalität, zum Beispiel durch das Turnen und dergleichen Leistungsabforderungen war, wie er sich in dieser Ambivalenz, dieser ungeheuren aufgezwungenen Ambivalenz als Kind entwickelt hat und diese Brüche auch versucht hat zu klammern und auf eine Art als Glück und als Sicherheit aufzulösen, was natürlich nicht gelang. Moment. Der Opferstatus, so ist das Kapitel überschrieben, sah dann plötzlich so aus. Er hat, also das ist eine essayistische Lebensdarstellung, hat dann immer solche Reflexionen eingesprengt. Zum Beispiel fängt das Kapitel der Opferstatus so an: Erfahrungen macht man nur offenen Auges, die hat ausschließlich der Illoyale und der Apparat der Diktatur. Loyale sind blind, das heißt, sie tun ihre Pflicht. Wo der Staat seine Augen überall hat, haben die Leute meist keine mehr. Das offene Auge macht in einem totalitären Staat zwei sich ausschließende und doch gleich unabweisbare Erfahrungen. Dass niemand ein Gefüllungsgehilfe für die Verbrechen des Systems wird, er hätte sich denn für diese Laufbahn entschieden. Und dass es sich bei der Gehilfenschaft um einen Status handelt, den der Staat dem Bürger zuweist, um einen sogenannten Überhang an Objektivität. Also das Gewicht der Objektivität ist damit gemeint, ist so groß, dass der Einzelne sagen kann, ich musste ja. Das sind ja objektive Sachzwänge quasi. Überhang an Objektivität in Anführungszeichen. Der Bürger entscheidet sich, er will, aber es geschieht ihm auch. Aus dem Zirkel von sozialer Mechanik und individueller Entscheidung führt nur ein Sprung. Der Sprung aus dem bürgerlichen Wesen, das heißt aus der faktischen Normalität. Wer gegen den Faschismus ist, wehrt sich gegen Elemente der bürgerlichen Ordnung. Es muss nicht immer der große Sprung sein. Auch hier gilt das Prinzip der kleinsten Schritte. Das hat er also seine Technik auch dargestellt, die er da entwickelt hat als Junge. Sich den Zwängen zu entziehen, obwohl das ein objektiver Zwang auch gleichzeitig blieb. Und auch Kompromisse zu machen und so weiter. Begründen die kleinen Schritte aus der faktischen Normalität nicht die konträre Laufbahn des Opfers? Ja, aber sie führen uns auch aus dem Überhang von Objektivität heraus, sodass Geschicklichkeit, Ruchlosigkeit, ist ein Lieblingswort von ihm, ruchlos sein, und Glück, auch Glück von größerem Einfluss auf individuelle Schicksale sein sollten, als bei der Laufbahn des Gehilfen. Geschickt war ich und der Unterdrückungszusammenhang im NS-Staat lückenhaft, also fühlte ich mich auch dann noch sicher, als ich durch den Kontakt mit älteren Antifaschisten die höhere Gefahrenzone betrat. Es handelt sich um die Zeit, wo er 1941 nach einem relativ turbulenten schulischen Werdegang vom Internat geworfen und andere Brüche, dann in Leipzig anfängt zu studieren. Also 1941 war das, im Sommer 1941 die Zeit, wo er diese Einschätzung dieses Resümee gibt. Er schreibt noch einmal bilanzierend über seine bisherige Taktik der kleinen Schritte: In diesem Sicherheitsgefühl lag auch eine Portion auffälliger Blindheit. Es blieb wirksam sogar, als ich 2-3 Jahre später bei illegalen Aktivitäten auf der Schneide des Messers balancierte. Diese Blindheit war wohl die andere Seite eines Lebens, das gern gelebt wird und sich daher nicht alles gegenwärtig halten kann, was den Überhang an Objektivität begründet. Denn wie jedermann wusste ja auch ich, dass es Zuweisungen selbst beim Status des Opfers gab. Eine vom Willen des Individuums unabhängige Mechanik, die sogenannte Rassenzugehörigkeit. Und seit gut einem Jahr wusste ich, dass meine Mutter Jüdin war. Er ist also etwa 17, 18. In den ersten 2 Jahren des Krieges wurde die amtliche Handhabung der Judenfrage brutalisiert. Wir wussten das, ich weiß nicht mehr woher, wahrscheinlich aus seltenen Beobachtungen, vereinzelten Klagen und vor allem aus dem britischen Rundfunk. Wir, da meint er den Kreis von antifaschistischen, zum Teil auch KP oder linkskommunistisch antifaschistischen Freunden, Freundinnen, die er hatte, so Arztehepaare, subversive, eine alte, sehr gebildete lesbische Arbeiterin, also Rentnerin zu jener Zeit und Leute, die ihn hielten und die mit ihm also die Nächte durchdiskutierten und so weiter. Er hat sich nicht, das geht aus dieser Autobiografie nicht hervor, dass er sich irgendwie aktiv organisiert im antifaschistischen Widerstand bewegt hätte. Er war ein junger Spund, ein Schüler, ein Oberschüler und er nahm einfach teil an dieser Auseinandersetzung um Goethe, um Nietzsche, die sozusagen, Lukács hätte gesagt, das Erbe, gehört es den Nazis oder gehört es dem Bürgertum oder gehört es sozusagen auch mehr als dem Bürgertum? Gibt es da sowas wie eine proletarische Aneignung in den Klassenkämpfen? Das waren die Diskussionen, die damals auf den verschiedensten Niveaus in jenen Jahren führten mit ihm. Also das meint er, wenn er wir sagt und von seiner antifaschistischen Gesinnung mehr als Aktivität spricht. Und ich wusste, dass ich, ja, und natürlich aus dem britischen Rundfunk wurden diese Informationen bezogen, den Sie alle hörten. Und ich wusste, dass ich der eidesstattlichen Erklärung ungeachtet Halbjude war. Ich sah darin, also sogenannter Halbjude, ich sah darin weder Makel noch Auszeichnung. Ich war auch kein sogenannter Philosemit. Hätte ich nach den Erfahrungen mit Führer, Schnur und NSDAP, das ist eine Episode, wo er sozusagen auf die Täterseite formell geriet, nämlich, da werden wir kurz später noch drauf kommen, auf die Episode, das musste jetzt nachgestellt werden, in diesem Sprung, da wurde ihm mal die HJ-Führerschnur noch verliehen, obwohl er das gar nicht erwartet oder gewollt hatte und längst abgetaucht war aus der HJ, um kurzfristig noch nicht eingezogene Restteile von Jugendlichen, da in Zwickau war es glaube ich noch, oder in Dresden, zu rekrutieren. Da wurde er so zum Kollaborateur quasi gemacht des Apparats, der HJ, und musste einen Appell abnehmen. Das war eine Episode von einem Sonntag praktisch. Mehr war das nicht. Dafür bekam er so eine Hitler-Führerschnur oder wie das da nun hieß. Er nennt es Führerschnur. Und das hat ihn also ungeheuer belastet, dass er das halt gemacht hat. Anderes war, dass die Schüler kurz vor der Einziehung während des Krieges, kurz vor dem Abitur, unmittelbar vor dem Abitur, wo sie eigentlich mit einem Bein schon in der Abitursvorbereitung drin waren, angetragen bekamen, freiwillig in die NSDAP noch einzutreten, damit ihnen ein bisschen aufgefüllt wurde, sozusagen durch frisches Blut. Denen war klar, dass sie niemals irgendwie als fungierende Mitglieder in dieser Partei was zu tun hätten, sondern eingezogen werden würden, was dann auch geschah. Und er ist dann eben auch in die NSDAP eingetreten. Das waren diese 2 Makel, wo er sozusagen hochoffiziell auf die Täterseite dieses Apparats, den er gesinnungsmäßig mit seinen Freunden in den antifaschistischen Kreisen radikal ablehnte, doch geriet. Und das erwähnt er hier. Also, hätte ich nach den Erfahrungen mit Führerschnur und NSDAP nicht auf den Gedanken kommen müssen, dass sich Geschichte und Lebensgeschichte nun einander zu nähern begannen? Denn er zeichnet hier dieses Auseinanderklaffen der Geschichte und der Lebensgeschichte. Sie können auseinandertreten, so sagt er anfangs, also eine Diskrepanz, die seine ganze Ambivalenz bestimmt und die immer diese brüchige und diese spannungsgeladene, widerspruchsvolle Verhaltensweise gegenüber dem Staat, Volksstaat auf der einen Seite, bis hin zur Professur natürlich, das ist ja dann das Thema, wie verhalte ich mich als Professor, als bezahlter sozusagen Ideologe, als Psychologieprofessor, Sozialpsychologe, zum Staat, diese Loyalitätsfrage und die Frage der Ruchlosigkeit andererseits, wie verhalte ich mich zu denen, die Objekte dieses Staatsapparates sind, dieses deutschen Staatsapparates, auch postfaschistisch aufgefasst in dieser Kontinuität. Und das ist so das Lebensthema eigentlich von ihm, wie er das bewältigt hat. und von Stilisierungen herunterkommen kann. Also ein urgrunddeutsches Sozialisationsthema dieser Generation. Deswegen die skrupellose Fragestellung. Hätte ich denn nach den Erfahrungen mit Führerschnur und NSDAP nicht auf den Gedanken kommen müssen, dass sich Geschichte und Lebensgeschichte nun einander zu nähern begannen, in der Kindheit und Jugend manchmal recht weit voneinander getrennt? Dieser Gedanke kam mir damals nicht. Der Juni 1941 war sehr heiß. Wenn ich das Kant-Seminar bei Gadamer Leipzig verließ, meinem liebsten Ort in der Universität, traf mich schon im Treppenhaus des Gebäudes die erstickende Schwüle des Leipziger Sommers. Dann wartete ich geschlagen auf die Nacht. Ich wohnte von 19 Uhr bis 7 Uhr früh im Büro einer Firma. Firmen mussten damals in reinen Geschäftshäusern Nachtwachen für den Luftschutz stellen und um ihre Angestellten zu entlasten, engagierten sie dafür Studenten. Wir in unserem Geschäftshaus 7 sparten die Ausgaben für ein möbliertes Zimmer und verdienten pro Nacht 3 Reichsmark mit einer zusätzlichen Mark am Wochenende. Man hatte, wenn man wollte, immer Gesellschaft. Aus einem angesehenen, schon bei erwähnten Restaurant gegenüber holten wir uns Bier. Auch Damenbesuch war in den Büros erlaubt oder jedenfalls nicht verboten. Das ist typisch Brückner, so diese Lebenslust im Kleinen, in den Ritzen dieser Provinzialität der deutschen Zustände, eben diese Lebenslust auf so einer elementaren Ebene immer rauszuholen und auch zu tricksen. Bruchlos kommt der Satz, eines Abends fand ich ein amtliches Schriftstück vor, die Vorladung zum städtischen Judendezernat. Das Instrument für die Aufhebung der behütenden Abstraktion, so nennt er eben sein Abseits am sicheren Ort, das er bisher kultivieren konnte, die behütende Abstraktion, ich bin ja eigentlich im Abseits, ich kann mich ja im Abseits bewegen, auch wenn ich drin bin, ja, inside the world and out of it, so ungefähr hat Jameson das in anderem Zusammenhang genannt. Diese behütende Abstraktion wurde aufgehoben und das Instrument dieser Aufhebung der Annäherung von Geschichte und Lebensgeschichte war eine Verwaltungsangestellte der Universität. Ihr war ich, wie aus ihren Notizen zu entnehmen, bei der Übergabe der Immatrikulationsunterlagen aufgefallen als, wie es hieß, fremdartig im Aussehen, dunkelhaarig und Brillenträger. Dazu Fußnote. Josef Goebbels sprach 1931 von dem dekadenten Hornbrillenwesen, das sich Intellektueller nennt. Als 1939-40 polnische Intelligenz für die Vernichtung ausgesucht wurde, gab es natürlich für SS und SD keine klaren Kriterien. Bartoszewski erzählt, das waren oft tragisch-anekdotische Zufälle. Ein Polizist hat mir gewinkt, du, Brillenträger, komm, und so weiter. Also dieser Anti-Intellektualismus gehört dazu, Brillenträger. In irgendeiner Urkunde fand diese Angestellte den vollständigen Namen meiner Mutter, Sarah Constance, geborene Barlin. Sarah war ein jüdischer Vorname, wie Israel, das mussten die Juden damals sich in Deutschland in den Pass schreiben lassen, diese Vornamen, Israel oder Sarah. Berlin hielt diese Angestellte für ein absichtlich verändertes Berlin. Sarah Berlin, das war jüdisch komplett, also übergab sie die Angelegenheit dem Judendezernat. Die Dienststelle erließ sofort ein vorläufiges Studienverbot, die Immatrikulation ruhte, die Universität sollte ich nicht mehr betreten, es sei denn zu amtlichen Zwecken. Ich erhielt Auflagen, die meine Freizügigkeit einschränkten. Natürlich wehrten wir uns, das wird im Einzelnen geschildert, der bürokratische Gang. Zu dem Verhalten in dem bürokratischen Gang, schreibt Brückner, ich war mir meines, naja, sagen wir dazu noch kurz, 1941, das machte die Sache möglich, sich zu wehren, 1941 waren wegen des Krieges Recherchen in England ausgeschlossen, die Schwächen des Meldewesens außerdem amtlich bekannt, die Rückwanderung der Mutter in ihr Heimatland konnte nicht strafbare Gründe haben. Im groben Raster der faktischen Normalitätsthese sprach fürs Erste vieles für mich. Es schien eine langatmige Untersuchung ungewissen Ausganges zu werden. Ich war mir meines langen Atems sicher. Auch der Tatsache, dass ich auf einem Terrain ungewohnter Verkehrsformen stritt, denn eine sprachlich gewandte Intelligenz, die in die groben und haarfeinen Risse von Ungereimtheiten der Anzeige polemisch rang, war keine Empfehlung. Das war jüdisch. So wurde ich auf den Ämtern still, eine stumme Klage, die die Welt nicht mehr versteht. Und hielt auf Distanz. Freundlich, ja nur lebhaft zu sein, das heißt sich anzubiedern, war jüdisch. Auch die terrorisierende Angst, die ich hatte, war sorgsam zu verbergen. Angst war jüdisch, so wie umgekehrt Frechheit jüdisch gewesen wäre. So trug ich der Objektivität Rechnung, die Beamten traten ihre Pflicht, es ging nicht gegen mich als Person. Dies zu verstehen war arisch. Jüdisch zu sein bedeutete den vollständigen Ausschluss aus dem sozialen Kosmos, der unsere physische und psychische Lebensführung sichert. Wir wussten nicht genau, welche Garantien der arische Blutsanteil immerhin noch gab. Wahrscheinlich wenige, aber zum Überleben mochten sie ausreichend sein, für mehr nicht.

Und da ist das Thema der Verführung eben in dem Schuldzusammenhang eine Schlüsselkategorie der Schuld und die Verführung. Und dieses kindliche sich verführen lassen durch die Emotio, durch die Formen eines solchen Apparats wie Hitlerjugend, wo er mal eine Weile begeistert, also zum Beispiel pikanteste Sache kann hier auch nicht geschildert werden, wo er ja gar nicht getauft war. Das hat er erst festgestellt, als er unbedingt konfirmieren wollte, um sozusagen normal zu werden, wie die anderen auch, normaler Junge zu sein. Das hat er über den Turnunterricht, hat er das so weit ein Stück weit erreicht, auch mehr durch Zufälle, eigentlich war er ganz unsportlich. Und dann wollte er jetzt unbedingt sich konfirmieren lassen, mit 15 war das glaube ich erst. Und ist deswegen, hat er festgestellt, ich bin ja gar nicht getauft, hat er sich taufen lassen, um aber in Opposition gegen dieses Ritual, das er auch ablehnte, dieses kirchliche Konfirmationsritual, das er auch schildert, auch wiederum an den Tag zu legen, ist er in die HJ, HJ-Uniform, extra in die HJ endlich reingegangen, wo er eigentlich auch nicht reingehen wollte, und ist in der HJ-Uniform zur Konfirmation erschienen, weil er auch gar keinen Anzug sich, sie waren so arm, so verarmt, dass er keinen Anzug hatte. Und hat dann also eine hochpeinliche, also jeder Mensch sozusagen der bürgerlichen Gesellschaft kennt ein, zwei Episoden aus seiner Pubertät oder so, wo er rote Ohren bekommt und den Boden noch nachträglich versinken möchte, ja. Aber er spricht darüber, er holt das hoch, ja, und das war für ihn auch eine Lehre, solche Brüche, solche Schieflagen, wie er das nennt, möglichst nicht auf sich nehmen zu müssen, durch den Anpassungskonformitätsdruck, den man also immer wieder, das Normalitätsgebot, dem man immer wieder zu gehorchen geneigt ist. Und das ist das Thema der Verführung. Und das ist das Thema, das er dann doch so löst, dass er, ich sage jetzt gar nichts weiter dazu, ich nehme nur diese Episode, er nennt das Learning by Heart. Eine Zeit lang, als Haltend, war ich auch den Gefühlsübertragungen erlegen, die von einer Menschenmenge ausgehen, die ihre Nationalhymne singt. Deutschland, Deutschland über alles. Ich-Grenzen schmolzen, es entstand ein Erlebnis des Einsseins, der triebnahen Erregung, des Glücks. Nur Folgen hatte ich daraus nie zu ziehen gewusst. Das Erlebnis war nicht in das Danach transportierbar. Es endete mit der Feier, der es sich verdankte. Als ich 1941 nach Wien einrücken durfte, um dem Jugenddezernat zu entkommen, hatte ich für Hymne und Massengesang schon nur noch zynische Gesten. Doch als mich Anfang 1943 ein Offizier einlud, in seiner Wohnung der Übertragung einer Beethoven-Symphonie zuzuhören, empfand ich während des Konzerts für ihn Wärme, ja, eine kurze Minute der Anhänglichkeit. Was ist das für eine Welt, in der solche emotionalen Erlebnisse nichts als Tricks der Faschisierung sind? Eine Welt, die von unseren Schwächen mit konstituiert wird. Nichts ist mehr anzuklagen als unsere eigene Verführbarkeit. Eines Tages, noch während des Kriegs, war ich dann schlicht gleichgültig gegen Hymnen und musikalische Verbrüderung geworden. Ich wusste. 1952, so schreibt er es in Klammern, inzwischen Student in Münster-Westfalen, erhielt ich Besuch aus der DDR. Ein Vorwurf aus der erregten Diskussion ist mir in Erinnerung geblieben. Ich sei unfähig mitzuerleben, was ich den Zehntausenden mitteile, wenn sie in der Ostberliner Werner Seelenbinderhalle die DDR-Nationalhymne sängen. Ja, solange es die falschen Lieder und Hallen sind. Es dauerte bis 1966, 67, ehe ich die richtigen Lieder im richtigen Kontext hörte und mich mit Lust führen ließ, Klammer zu. Und das ist diese Stelle, die ich jetzt auch zum Glück gefunden habe, wo dieses Tragische kommt. Er ist im Grunde, hat er sich, wie kann man so etwas schreiben? Wir erinnern uns, die damals vielleicht 60er bewusst erlebt haben, Van Degenhardts, wo sind unsere Lieder, unsere alten Lieder, Stiefel haben sie zertreten, Kurzbehoste sie zerklampft. Und er sieht das nicht. Er lässt sich gerne verführen, mit Lust. Und andererseits ist er so ehrlich. Ja, die Lieder, die da gesungen haben in der Studentenbewegung der 67, 68 und so, diesen Verführungseffekt dennoch nach allem wenigstens also auszusprechen und zu reflektieren. Und bei ihm, Musik ist ja eine Sprache. Eisler sagt, es ist die Sprache der Dummheit schlechthin. Sie ist auch legitim und es gibt dazu noch die Dummheit in der Musik und so. Dieses Problem, also Musik ist eine Sprache. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, du hast Brückner als relativ warm emotional, ja, kannst du vielleicht noch Worte sagen, erlebt. Und diese emotionale Sprache und Wärme, die auch nicht nur ihm in dieser Generation eigen ist, die man auch da in der Diktion, im Gestus auch, die sich da vermittelt, ja, die manchmal peinlich auf uns wirkt, von wegen cool, ja, das ist sehr aufgesetzt im Nachhinein, das ist Sprache. Und das Problem der Sprache gerade das Stichwort, dass er ein glühender, also sich an Goethe festgehalten hat, dass Goethe ihn sozusagen gegen die Nazis gewendet, die ihn vereinnahmten, und gegen auch die bürgerliche Kultur, die Goethe provinzialisiert hat. Goethe war für einen Europäer und er, ein Weltbürger, der Protagonist der Weltliteratur, ohne ihn jetzt, dass er ihn auf den Sockel gestellt, also sehr hätte. Er reflektiert das auch, aber Goethe war für ihn, hat einen ungeheuren Stellenwert. Das ist das Problem der Sprache. Und sein Protest gegen die deutschen Zustände, das hat er zum Beispiel mit Goethe gemacht. Ich will das erstmal hier lesen, aus der zweiten Ode, die Goethe an so einen... Seinen Lehrer diesen. Name jetzt entfallen, wird hier genannt. Und diese Oden, die haben die dann, die hat er mit einem KP Österreich genossen, den er dann in Kriegsgefangenenlager... zu einem bedeutenden Freund in seinem Leben gewann, der Leo B. und so, also diese Geschichte, die haben sich ja auch am Goethe zusammen festgehalten, schon Anfang der 40er Jahre. Und da heißt es in dieser, und das hält er dann hoch, wir wussten, dass Goethe Konterbande war, und doch hatte ihn jeder gebildete Deutsche und SA-Mann gefälligst zu lesen. Und da haben sie versucht, das in allen möglichen auch zum Teil Spaß, heute würde man fast sagen, Spaßgeria-mäßigen Aktionen, es ist erstaunlich, was sie da alles gebracht haben, auch in ihren Hohlräumen, haben diese zwei jungen Männer dann da auch versucht, den Goethe, das schildert im Einzelnen, auch in Stellung zu bringen gegen die Nazi-Kultur und diesen Militarismus und den Krieg und all das. Und diese Wendung von Goethe, das ist eigentlich seine antideutsche Wende im wohlverstandenen Sinne. Anpassung als Widerstand, ja, nennt er das. Und zitiert aus der zweiten Ode, dass man eigentlich aus diesen deutschen Zuständen emigrieren sollte. Man hätte das schon damals tun müssen. Man hätte nicht in dieser Provinzialität sich festhalten lassen sollen. Goethe schreibt, du gehst, ich murre. Geh, lass mich murren. Ehrlicher Mann, fliehe dies Land. Tote Sümpfe, dampfende Oktobernebel verweben ihre Ausflüsse hier unzertrennlich. Gebärort schädlicher Insekten, Mörderhöhle ihrer Bosheit. Dort halten zuckende Kröten Zusammenkünfte auf Kreuzwegen. Schaden sie nicht, werden sie schrecken. Ehrlicher Mann, fliehe dies Land. Also das ist so diese Sprache, die ihn an Deutschland bindet. Und er ist keiner, der das gute Deutschland oder das andere Deutschland predigt. Überhaupt nicht. Kann im Verlauf der weiteren Diskussion vielleicht belegt und vertieft werden. Wie ich sage, eher in der wohlverstandenen Sinne nüchtern Antideutschen. Er verliert überhaupt kein Wort über die Bombardierung von Dresden, seiner Heimatstadt, in der er aufgewachsen ist. Da ist so gut wie kein Wort darüber. Und er sagt auch, dass er kein Mitgefühl für Folgen des NS-Regimes, auch für die deutsche Mentalität und für die deutsche ständige Opferjammerei und Opferrolle empfand. Also er ist nicht ein Protagonist des sogenannten anderen und guten Deutschlands so. Aber die Sprache, und das wird jetzt in der letzten Episode deutlich, die bindet ihn. Und das ist aber auch der Punkt, die Achse, über die er auch kämpft. Und wo er diese Täter-Opfer-Ambivalenz, mit der man es in Deutschland zu tun hat, versucht zu lösen. Sekunde, und dann die letzte Vignette. Genau, das ist ja nach dieser Sequenz über die Verführung. Ich habe mich während der Militärjahre selbst für einen raschen Lerner, schreibt er, und gefühlsartige und affektive Überbleibsel aus der Kindheit abzustreifen, war oft lustvoll genug. Auch daher hat er also immer wieder versucht, bewusst dann, je älter er war, Lust auch zu beziehen, aus diesem subversiven Abstreifen der alten Sentimentalität und so weiter. Oft, nicht immer, gelang das. Manchmal wurde ich auf solche Residuen erst durch Kriegsereignisse unerfreulich gestoßen. So konnte ich etwa 1943 nach Handlungsweise, Gesinnung und Einsicht längst als ein aktiver, junger Antifaschist gelten, ein Sympathisant der KPD, dem der Nationalsozialismus fern lag. Sogar auf ihn als den Gegner war ich nicht überschießend fixiert. Ein Vorzug des, wie er es nennt, vielleicht auch etwas stilisierend für sich, des Antifaschismus im Wildwuchs, der in der Frage der Normalität die Differenz von bürgerlicher Gesellschaft und Nationalsozialismus so sieht, wie sie alltäglich ist, nämlich eher gering.

Und das ist so ein Hang und so ein Sog. Und da fühlt er sich auch zugehörig, aber ist dann schon wieder in dieser klassenmäßigen Ambivalenz. Das stand jetzt nicht so im Vordergrund bei dieser Darstellung, sondern stand einfach die deutschen Zustände und dieser Schulz-Zusammenhang im Vordergrund. Ja, ich mache jetzt mal weiter und versuche so ein bisschen, wenn keine Fragen mehr sind, den Übergang hinzukriegen. Ich habe mich auf dieses eine Buch Politisierung der Wissenschaften, was kann sie für die Sozialwissenschaften heißen, Schwerpunkt wird sich darauf bezogen. Und das ist sozusagen diese Phase später. Der Fritz hat schon gesagt, für 66, 67 war so ein Bruch, der ist jetzt im SDS gekommen und hat dann eigentlich die Bewegung gesucht, eine unterdeutsche Linke, ein Sammelspektrum von verschiedenen linken Gruppierungen, die eine bündische Struktur hatten, die in sich noch eine offene Diskussionsebene hatten. Und das war für ihn so mit eine sehr zentrale Erfahrung. 67 hat er seine Professur gekriegt in Hannover und hat, das ist noch sehr spannend zu wissen, glaube 68 ein Institut gegründet für Psychologie, das selbst organisiert war, mit Studierenden, Mittelbauleuten und er als Professor, also selbst verwaltet. Und 68 war hier in Frankfurt, das kann der Fritz genauer sagen, du warst ja dabei, glaube ich, als Schauspielhaus besetzt worden ist, gab es die 10 Thesen Politisierung der Wissenschaften. Und da hat er, der Kovoza, haben die darüber debattiert. Und dieses Buch ist so eine Reflexion nochmal. Willst du noch kurz 68 was sagen? Also 68, wo er diese Thesen vorgetragen hat, war ich nicht dabei. Mhm. Ich war dabei, da gab es damals den allgemeinen unabhängigen sozialistischen Schülerbund. Die haben hier in Frankfurt am Pfingsten einen Kongress gemacht und ich war damals eigentlich so mehr der interessierte Lehrer und habe mir gedacht, naja, wenn Leute sich hinsetzen und lesen Kapital, das ist ja immerhin auch ein Klassiker, müssen wir doch mal gucken. Und da war dann der Brückner dabei, da habe ich ihn das erste Mal gesehen, das eigentlich, er war der einzige Professor, ich war fast der einzige Lehrer in diesem Schülerkreis, war schon ganz interessant. Und unmittelbar danach war im Mai 68 diese große Universitätsbesetzung gewesen, die aber mal dann seinen Rundumschlag gemacht hatte, wo nicht nur Enzensberger und so kam als Hofnachfahr und Brückner kam ohne Namensnennung als Nentor vor. Und darauf antwortete dann Brückner mit anderen zusammen, mit seinem Die Linke antwortet Habermas. Also persönlich habe ich ihn auch noch bei diesem AWS gesehen. Da war wirklich verblüffend, dass er halt so ein blaues Hemd angehabt und saß da unter den Leutchen. Und sonst waren es halt Schüler, die einfach interessiert waren. Aber es hat schon ein bisschen Eindruck gemacht. Gut, dann fange ich konkret mit dem Buch an. Ich werde mich ein bisschen bewegen, weil sonst passiert es, alle möglicherweise einschlafen. Und das erste Bereich ist Kritik der bürgerlichen Wissenschaften. Das heißt also, was ist das für eine Wissenschaft und für die Gesellschaft, in der wir leben und wo sind die entscheidenden Kritikpunkte? Ich werde es eher so, ja, dem da zum Christoph ein bisschen so fragmentarisch machen. Ich habe da auch ein bisschen anderen Ansatz als er. Da war ein Punkt, so Kritik der Wertfreiheit, weil da wird sozusagen vorgegaukelt, die Wissenschaft ist wertfrei, aber genauso ist sie nicht. Denn was unter dem Begriff Positivismus verstanden wird, das heißt reines Faktenwissen, Statistiken, impliziert von Herrschaft, einerseits, weil sie die Bestätigung der britischen Herrschaft ist, die da ist, und zweitens, weil sie keine offene Interpretation von diesen Daten und von diesen Statistiken ist. Obwohl, so zum Beispiel die Freiheit von Forschung und Lehre Momente des Weiterentwickelten hat, war erstmal losgelöst von der Dominanz, also historisch, von der Kirche, von den metaphysischen und theologischen Systemen, waren da so reaktionäre Züge immanent. Das heißt, die Bestätigung der bürgerlichen Herrschaft. Und eine zentrale Kritik von Brückner war halt, die Hochschulen sind bürgerliche Institutionen und bestätigen wieder diese Bürgerlichkeit auch. Und die muss auch kritisiert werden. Das ist ein Punkt, wo er auch Adorno kritisiert, weil er wird sagen, Adorno will quasi auch wieder diese bürgerliche Herrschaft bestätigen. Als kritisches Moment, auf den ich darüber nicht hinausgehe. Ja, noch mal kurz zu diesem Positivismus. Er schreibt dann, das sind zerfaserte Informationen und gleichzeitig bestimmte Methoden, die nicht offengelegt werden. Und gleichzeitig ist dieser Positivismus methodische Wende, so im 15. Jahrhundert, im 50er Jahren letzten Jahrhunderts, über die USA kommend, ist eine Skalendarstellung, die sozusagen diese Neutralität darstellen wollte. Das war so ein wichtiger Punkt, gerade in der Psychologie.

und das Subproletariat schon auch in Auseinandersetzung führen. Dadurch ist er offen. Da wollte er über die bürgerliche Gesellschaft hinaus. Ja, jetzt nochmal kurz zwei Bereiche, das habe ich mit dem Bereich Gesellschaftsanalyse umschrieben. Ich finde es nämlich ganz spannend, weil er versucht halt teilweise etwas vereinfacht gesagt, Freud mit Marx zu verbinden. Und zwar nicht nur so platt wie es Anfang der 70er ging es halt um, ja, bei Marx fehlt das Subjekt. Also braucht man das Subjekt und wir klatschen Freud drauf und stimmt das schon. Also den sogenannten subjektiven Faktor. Und er versucht das schon, das sind so Entwicklungspositionen von 72, die er 78 ein bisschen nochmal verändert hat. Aber ich werde gerade diese zwei wichtige Thesen nochmal formulieren, die ich hier ausgeschrieben habe. Das ist einmal die zweite Natur des Individuums, die unter Bedingungen der wahren erzeugenden Gesellschaft entstanden ist, ist eine Ausformung der physischen Struktur, statt vom Antagonismus zwischen revolutionären und affirmativen Tendenzen durch. Zwischen diesen Bereichen, affirmativ oder revolutionär, bildet sich der Mensch. Die beide an uns rücken und es bleibt auch von einer drohenden Geschichtslosigkeit betroffen und von der Angst an einem Traditionsverlust. Und dadurch entsteht eine gerade Schwäche der politischen Identität. Also nochmal ganz klar, dass die Person immer darauf sich auch psychisch empfindet. Das heißt, was heißt affirmativ und was heißt revolutionär und gleichzeitig eher macht man die Geschichtslosigkeit als eine Angst da, die ich heute gar nicht mehr sehe. Die Geschichtslosigkeit ist real heute da und ich habe keine Angst mehr, das ist eine andere Diskussion. Aber er macht es so stark und steht, das ist heute schon passiert. Die zweite These ist, da ziehe ich auf Adorno, die institutionelle Umklammerung des Daseins nimmt zu. Das heißt, Verwaltung, Dienstleistung, Bürokratisierung schaffen für Millionen von Menschen ein identisches Lebensgefühl. Die Medien der Massenkommunikation lenken und steuern, legen darüber hinaus den Ablauf von Freizeit und drängen unmittelbare Kommunikation zurück. Der Konsum als Entnahme von Waren und in Anspruchnahme von Dienstleistungen hat längst eine sozial integrative Funktion. Wer nicht ausreichend entnimmt, wird desintegriert. Der Verbrauch funktioniert daher individuell als Angstabwehr. Okay, das war jetzt etwas schwieriger. Jetzt gehe ich zu der eigentlichen Politisierung der Wissenschaften. Aber das war das letzte gut. Jetzt von dem großen Essay Marx, Freud? Nein, das ist schon weiter. Aha. Dieser Text ist Marx Freud, ist glaube ich von 72 oder 74 oder so. Und das Anfang ist von 72. 70. Und da versucht er halt diese Konsumgeschichte mal mit Stärke mit reinzubringen. Aber wieso ist Konsum Angstabwehr, die Angstabwehr sozusagen der Gedanke ausgeschlossen zu werden? Ausgeschlossen, indem du nicht konsumierst. Deswegen damals so diese. Aber das ist sozusagen ein bewusster Prozess, wenn ich nicht konsumiere, nehme ich nicht teil, deswegen habe ich davor Angst. Das ist kein Bewusster, das ist ein Unbewusster, das da kommt. Das läuft ja im Bewusstsein, dass du konsumierst, weil es dazu so ganz platt bestimmte Magenklamotten trägst, was ansagt, weil du wirst sonst ausgeschlossen. Und das hat ja, ich glaube, in den letzten Jahren noch zugenommen. Ja, oder einfach noch grundsätzlicher, dass der Modus, wie du an der Gesellschaft teilhast, überhaupt nur dieses im Kaufen besteht. Das ist ein wichtiger Teilbereich, aber nicht nur. Es ist einfach immer wichtiger geworden mit diesem, deswegen auch die These 79, 71 Konsumterror. Dass sich genau dem zu verweigern, wobei dann das passiert ist, sogenannte Alternativbewegung hat dann andere Kleidung und die Alternativkleidung wurde eben dann genauso trainiert wie die andere. Und das wurde dann wieder ausgeführt. Ich habe damals auch so eine Armee gekauft, der hat 10 Mal gekostet, irgendwann hat 50 oder 100 Mal gekostet. Das war noch so mit Ansprüchen aus Vietnam und so. Und das war die dann ganz ja, besonders teuer? Und das war dann damals so billig, weil das war die Ramschlag aus den USA. Die haben dann so versteht waren. Ja, die haben dann 10 Mark gekostet, irgendwann haben sie dann 100 gekostet. Weil die gemerkt haben, oh, wie die Welt geht jetzt. Oder eine bestimmte Art von abgeführtener Kleidung oder so. Und das war natürlich eine Verweigerung. Aber das hat halt nicht funktioniert, weil es wurde dann wieder aufgeholt. Aber ich habe ihn ja so verstanden, der Modus ist ja dann schon die Teilnahme am, wie die Situationisten sagen, am hierarchischen Konsum. Also du zeigst in der Teilnahme am Konsum, dass du, also in welchem Modus du an der Gesellschaft teilnimmst. Also das zeigen, das muss sich ja zeigen, dass du, wenn du in irgendeinem Büro sitzt oder so, das kannst du jetzt nicht allen erzählen, ich habe denen den wichtigen Job, keinen wichtigen Job, sondern du versuchst es zu zeigen. Das ist ja, glaube ich, so häufig verstanden. Wichtig ist auch, dass fast unbewusste Moment dabei. Also dass das auch fast eine libidinöse Anbindung ist an Konsum. Und das entzogen wird und entstehen auch sowas wie Entzugserscheinungen. Ja, also das ist jetzt hier bei dem nicht ausgeführt. Aber das finde ich auch ganz wichtig zu bedenken. Es ist ganz wichtig bei Brückner, dass es nicht als freie Wahlentscheidung so sieht. Wenn nicht deine, hat entsprechend eine Ängste. Und der Angstbegriff signalisiert quasi negativ, hier handelt es um libidinöse Anbindung auch. Also nicht ohne weiteres bewusst per se was da. Und zwar in der Bereich, weil ich so relaxen Gesellschaftsanalyse kurz als exemplarische Beispiele. Weil der eigentliche Punkt war diese Praktisierung der Wissenschaften. Und das ist eigentlich interessant, weil er, wie gesagt, weiter über Adorno hinausgeht. Und da sozusagen ist der Konflikt vorprogrammiert, gerade in den deutschen Hochschulen, wäre aber auch in den französischen Hochschulen nicht viel anders. Da würde ich erstmal mit ein paar einfachen Thesen anfangen. Es geht darum, dass die Politisierung diese Gleichung Wahrheit ins Gleiche für Wertbarkeit durchbrechen will. Das ist eine relativ einfache These und das wird im Moment auch wieder akuter. Also, ich würde immer gerade reagieren auf die aktuelle Hochschulpolitik-Situation, die nennt es einen extremen Umbruch. Für Wertbarkeit ist wichtig und dahinter steckt so ein bisschen diese Wahrheitsgeschichte, die Objektivität. Und das im Moment jetzt ganz, ganz akut, das war vor 30 Jahren noch nicht ganz so. Ich habe es auch nicht verstanden, oder? Das ist eine Wahrheitsgeschichte? Wahrheits- oder Wahrheit? Ja, Wahrheits- und Objektivitätsargumentation. Danke. Bewertbarkeit innerhalb Objektivität beinhaltet die Wahrheit oder die einzige Wahrheit. Weil das, was darüber hinaus existiert, ist nicht mehr von Interesse. Und das wird im Moment gerade ganz extrem zugespitzt formuliert. Das war vor 30 Jahren nicht so, so krass. Weitere These ist die Politisierungsthese beinhaltet eine Praxis. Eine politisierende Praxis, eine methodologische Praxis. Das war so die Debatte Anfang der 70er, welche Methode wird verlangt? Der Methodenstrahl in der Soziologie gerade in Frankfurt. Das war eine Debatte, die über Jahre geführt worden ist und die dann irgendwann so in den 70er einfach keine Rolle mehr spielt. Weil es sehr zentral ist, welche Methode wird angewandt. Historisch, materialistisch, positivistisch und so weiter, aber nur so als ein Problem. Die Frage der Annahme oder Verweigerung wird daran geprüft, ob die Emanzipation gefördert wird oder behindert wird. Das klingt sehr utopisch, wenn wir das heute so lesen. Praxis wird zur Erkenntnismethode und zur Methode der Selbsterkenntnis. Demokratisierung, Selbsttätigkeit, Emanzipation impliziert Kritik an Bestimmungen. Da kam so gerade der Hinweis, der BDI und der Bundesverband der BDI hat gemeint, Demokratie gefördert Leistungsprinzip. Die haben schon sehr früh, aber in der 70er gesehen, das kann ein Problem geben. Aber so groß war das Problem eines nicht. Vielleicht Ausnahme der Uni Bremen. Die Uni Bremen hat in 86 keine Förderung für DFW gekriegt. Die ist die Fördergesellschaft vom Staat. Das hat dann nicht 86 boykottiert, weil die dem zur Links war, so demokratisch sozusagen. Das ist eine kurze Episode. Die Sozialwissenschaften trennen die historisch gesellschaftlich vermittelten Beziehungen zwischen Personen, Methoden und Ordnungsgegenstände und der entsprechenden Form der Organisation zur Veränderung durch Theorien. Anleitung durch Theorien ist unerlässlich, weil sonst bildet Aktionismus oder privatistische Aktivität wird. Das sind jetzt ein paar Kurzthesen. Politisierung der Wissenschaften, bedarf der Theorie und Aufklärung ihrer Arbeitsteilung in Wissenschaft und Politik und deren kooperatives Prinzip der Aufrechterhaltung des Status quo. Ideologie existieren heute nicht mehr als explizierbare Bewusstseinsinhalte gesellschaftlichen Individuen, sondern als Reaktionsmuster, Abwehrverarbeitungsmechanismen. Das heißt, als jede zweite Natur, die den Individuen die Stärkung der Vorgeschichte der reduzierten Überleben, das reduzierte Überleben sicher. Nochmal anders formuliert, die Leute handeln nicht bewusst ideologisch, sondern das sind Reaktionsmuster, Abwehrstrategien, die als zweite Natur von den Individuen auftauchen, die sozusagen das Überleben sichern. Das Problem, so diese Bewusstmachung deutlich zu machen. Andere Lebenskonzeptionen, wenn die gefolgt werden, bestimmte Leute zu vermitteln, weil die sozusagen schon verinnerlicht sind. Das sind ideologische Prozesse, die aber von ideologischen, von wirklichen Ideologien entstanden sind.

mit Gesellschaftlichkeit zu versöhnen. Aneignung hieß, gemeinsam wurde ein Stück Lebensgelände zurückgenommen, das administrativ entfremdet, staatliches Territorium war, gemeinsam erschlossen. Öffentlich wurde vieles, das in Privatsphären gebunden war, dabei die Bezeichnung politisch. Also ganz klar die Verbindung von Gesellschaftlichkeit und Subjekt in einer sozusagen Verschmelzung im Sinne von einer Revolte, einer emanzipativen Aktion. Aber die halt in diesem Kommunikationsprozess, der sehr stark mal ständig wieder reflektiert wird und stattfinden muss. Politische Identität ist orientiert an der Chance von umwälzenden Handeln und Kommunikation treten an die Oberfläche zurück. Es ist eine Erkenntnismethode, eine Erkenntnis ist eine Dimension von Praxis. Da besteht immer die Gefahr zwischen Aufschub der Praxis, der Aktion und einem wilden Aktionismus. Aber das muss praktisch beides reflektiert werden und das sind so diese Extrempunkte. Als letzten Teil, die Identitätsfindung bedient sich immer der Reflexion, der diskutierenden Vergegenwärtigung historischer und situativen Bedingungen. Eine Reflexion, die immer Züge des aufdeckenden, freiliegen, ja entlarvenden Vorgehens hat. Der Gang der Vermittlungen kann Dinge verhältnismäßig nicht einfach hinnehmen, als die, die sie gerade sind, oder als die sie im Literaten leere Alltag erscheinen. Wie ja auch aus ganz anderen Gründen die Individuen in Identitätsfindungsprozessen noch nicht oder manchmal schlicht nicht die sind, als die sie erscheinen. Sympathisanten zwischen Individuen, die sich durch Prozesse der Aneignung, Darstellung, Produktion, die der Spiegelung des Jugendalters gewinnen, sich bestimmen wollen und den vielschichtigen, mehrfach gebrochenen, in der Differenz von Wesen und Erscheinung gebundenen Bewegungen der historischen Gesellschaften Realität versuchen wiederzufinden. Ja, das wäre es jetzt erstmal im Wesentlichen. Vielleicht, wenn da Fragen dazu sind, der Text war nicht so ganz einfach, glaube ich. Ich denke nochmal, ich wiederhole mal, was mir sehr wichtig ist, diese Identitäts-, diese Ich-Werdung, die im Kapitalismus nicht passiert, in diese Protesthaltung finden, die aber, und er sieht genau diese Ängste, einmal dann diese Ängste zu thematisieren, was ich gerade in politischen Gruppen eigentlich gar nicht mehr kenne, was nur ganz am Rande mal war, und gleichzeitig aber auch dieses Rütteln empfinden, da ist die Anpassung, da ist das andere, was ziemlich wahrscheinlich jeder und jede Einzelne kennt. Und das sagen, dieses Aushalten und gleichzeitig zu sagen, Hochschulen als Ort, wo sowas leichter möglich ist, immer wieder zu postulieren, wo er letztendlich auch gescheitert ist. Aber wo er quasi in seinen politischen Positionen zur RAF, zur Bewegung 2. Juni sich auch dann auch politischen Positionen nicht enthalten, sondern auch wirklich eingemischt hat und weder die RAF psychiatrisiert hat, noch politisch sozusagen, sondern das ist so eine Schwierigkeit und dafür steht der Brückner auch. Und als ich ihn in Frankfurt gehört habe, über die Alternativbewegung von 1980, als der Aster ihn eingeladen hat, als er suspendiert war, dann hat er auch wirklich eine Kritik an der Alternativbewegung gehabt. Er sagt, diese Alternativbewegung hat auch faschistische Momente. Und das finde ich also sehr mutig und nicht einfach konform zu sagen, ja, das ist die Bewegung, diese permanente Kritikfähigkeit. Aber was das für einen Menschen psychisch beinhaltet, im Prinzip ist das was zuspitzt, was unmenschlich, was da wieder antritt. Oder es riecht nach Unmenschlichkeit, mit Nietzsche zu sprechen. Aber das ist natürlich ein Punkt, jeder, der sich nicht rausentbinden kann, aber spannend ist einfach diese Verbindung Geschichte, Gesellschaft und Ich, Entwicklung, Person. Und das versucht er da so ein bisschen zu entwickeln. Das fand ich eigentlich neben den Hochschulen, wissenschaftstheoretischen Sachen noch spannender, also auch für die politische Geschichte, das bleibt ja immer virulent einfach das Problem. Und da hat der Staat damals sehr stark mit Repressionen reagiert. Da kann der Fritz dann nachher noch genauer sagen, Brückner aus seinem eigenen Fall. Und da hat, denke ich, in der Debatte die Strategie geändert des Staates. Verfolgt das eher den Kapitalismus, aber über diese Auftragsgeschichten, über Leistungsorientiertheit, über Kontrolle, Evaluation, sagen diese positiven Wissenschaften hat sich durchgesetzt, die Evaluierungsgeschichten, die nicht mehr diskutiert werden, über quantitativ Zahlen. Und das ist eine andere Form von, ich nenne es mal, Repression. Also nicht Einstellung von linken Lehrenden. Und das war in den 70er anders. Das war eine direkte Repression, weil da anscheinend Leute gemeint haben, jetzt fängt wirklich die Revolte in diesem Land ein.

Habermas. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Das ist doch ja, aber stimmt, es ist in der alten ist es Ruhe, aber mit diesen kommunikationstheoretischen Äußerungen ist es ganz modern. Denn der hat es noch ein bisschen gesagt, aber könnte heute sagen, nun ja, Sie haben Ihre Meinung, Herr Brückner, ist schon sehr recht, aber in Ihrer Eigenart sind Sie nicht fähig, den Kommunikationsbedingungen unseres Instituts voll so zu genügen, dass wir Drittmittel einfahren, dass wir in der Öffentlichkeit Ansehen gewinnen, dass sich unsere Erkenntnis förderlich verbreitet. Ich glaube, dass wenn man das jetzt noch ein bisschen verfeinert, ein paar gute Wörter einfügt, hätte man einen ausgezeichneten heutigen habermasianisch begründeten Ausschlussgrund. Und darauf finde ich raus, dass die Berufsverbote wirken heute ausgesprochen idiotisch, weil die Richter waren genötigt, unter ihrem Niveau zu faseln. Das darf uns aber nicht zu der Meinung bringen, gut, wie man heute sagt, bleierne Zeit oder jetzt sind die Grünen dran, jetzt ist alles gut. Es gibt einfach neue Methoden, mit denen in Wirklichkeit viel unauffälliger und weniger protesterregend dasselbe durchsetzt werden kann. Und das wäre eben die Frage, da kenne ich mich zu wenig aus ins Inneruniversitäre, inwiefern diese neuen Tendenzen sich durchsetzen und zur Stabilisierung der neuen, noch stärker kapitalorientierten Wissenschaft nötig sind. So. Also wenn ihr das dann daheim gewissenhaft durchlässt. Das ist ja die Frage, weil heute überhaupt noch so solche Leute da sind, die eigentlich das irgendwie immer wieder Richtung äußern. Also ach so, ganz geheim vielleicht schon noch. Ich hätte eher den Eindruck, so alt eingesessen, die können auch mal einen Skandal provozieren. Weißt du? Also man ist, glaube ich, eine aufgeheizte Zeit und also der Staat hat extrem repressiv auf alles, was da mit dem RAF-Umfeld zu tun hatte, reagiert. Ich glaube, heute würde sowas, ja gut, okay, wenn das zum 11. September, aber ich weiß, es gab sowas eigentlich nicht, ja, es ist einfach nicht vorgefallen. Also, dass der Konformismus heute so groß wäre, dass es in Wirklichkeit viel weniger Meinungsstreit gibt. Ja. Ich weiß nicht, gab es Berufsverbote irgendwie in den letzten Jahren? Ja, jetzt gerade in Baden-Württemberg hat merkwürdigerweise die Frau Schawa einen Mann, der nichts gemacht hat als Antifa und der das Wort militant benutzt hat, allen Ernstes deswegen ganz offen per Berufsverbot, nicht durch Ausreden rauszuschmeißen. Warum sie das gemacht hat, da wird noch in Baden-Württemberg gerätselt, weil die Schawa ist zwar extrem rechts, aber hat schon ihre lichten Augenblicke, also die macht es nicht einfach so gerade aus Einfällen. Wie gesagt, das Wort militant ist mindestens so idiotisch als Begründung wie das, was wir in Brückner vorgeworfen haben. Denn in Französisch heißt je milite da einfach, ich unterstütze, ich bin keine Parteileiche. Und die größten Semantiker werden aus militant nicht rausziehen können, ich schlage jedem Fascho, den ich treffe, eins über die Rübe oder sonst was man als Handlung auffassen könnte. Warum sie es gemacht hat, aber tatsächlich merkwürdig ist, die Gesetze sind so Leute wie Brückner und ich sind ja nach einem guten alten Beamterrecht verknackt worden. Nicht etwa nach Schießerlass oder nach Ministerpräsidentenerlass. Das hätte auch im Jahr 1815 sein können oder so. Denn das Beamterrecht ist sehr gut fundiert und reicht bis zu Friedrich dem Großen zurück. Also richtig ist, dass alle sich wundert hat, dass man auf sowas zurückgreifen könnte. Ich habe noch eine Frage, die aber nicht die Veranstaltung gesprengt. Ich bin gar nicht. Kein Universitätsangehöriger mehr, ich bin Lohnarbeiter, Lohnarbeiter als Zombie, schon seit 15 Jahren und mich interessiert und hat interessiert an Brückner erstens seine Kritik an linksradikalen Praktiken, da war ich auch verwickelt, insbesondere seine Kritik und auch Darstellung der RAF, 2. Juni, RZ nur am Rande und als zweites interessiert mich seine Position zur Sozialpsychologie des Kapitalismus, damit habe ich täglich zu tun, Subjektkonstitution und was ist jetzt hier wirklich los, um es mal ganz einfach zu sagen. Das wären so zwei Grundfragekomplexe, die würde ich wirklich sehr gerne auch mit euch, mit Ihnen hier besprechen, falls das auf Interesse stößt. Aber insbesondere eben seinen Einsatzpunkt, mich hat er da erwischt, Ulrike Meinhof-Buch, das hat vielleicht jeder schon mal gelesen, oder über die Gewalt, dieses Wagenbach-Buch, wo er also die RAF-Statements drin versammelt hat. Das wäre so für mich ganz wichtig als Ausgangspunkt, um auch heute mal zu gucken, was ist denn an linksradikaler Politik, an linksradikaler Praxis in der Politik, ist es dann zu machen. Was hat das mal mit Peter Brückner? Ich bin wieder aus dem Kontakt hier weggekommen. Deshalb, ich will jetzt hier nicht den Gang der Verhältnisse stören, aber mich würde schon interessieren, diese Fragen auch mal hier zu diskutieren. Ich mache auch gerne was dazu, es gab keine Frage. Ich glaube, es ist kaum einer hier im Raum, den nicht ähnliche, der sich auch so anpeilt in irgendeiner Weise, wie du das jetzt auch formuliert hast. Nicht? Die Frage ist jetzt, was wir jetzt im Moment können, wir nicht mehr viel machen, ist die Luftausgang, wie wir die nächste Veranstaltung, falls wir sagen, nächsten Dienstag, wie angekündigt, gehen wir dann in die, also es ist ein sehr gespreiztes und auch sehr, würde ich sagen, verstreutes Forschung von ihm, und viele halten ihn auch gar nicht für einen seriösen wissenschaftlichen Forscher, sagen, das ist ein Essayist, sagt man einem beim Institut zum Beispiel, die machen lieber Schlaf- und Traumforschung, empirische harte Schichten, für fragen mich nicht wen, und dann ist das für die so eine lockere Essayistik, und da müssen wir nochmal genau hingehen, wie war sein Forschungsvorstellungen, ja, eben sozusagen auch in viel teilnehmender Beobachtung und so. Und da müssten wir jetzt einfach mal versuchen zu ordnen, wie wir das beim nächsten Mal dann auch aufbereiten wollen. Vorgesehen war genau als Schwerpunkt die Darstellung seiner, du hast es aber schon sehr schön den Boden dafür bereitet, ne, seiner Sozialpsychologie, seiner Sozialpsychologie. Grundthesen. Und dann die anderen Sachen, die unternehmen, genau. Wie aber welche Perspektive aushalten. Mhm. Also die Methode, mit der er forscht, ja, nochmal im Einzelnen, am SPK-Fall und der Auseinandersetzung, also der sogenannten Emanzipationsdebatte, dann mit Kral noch auch, ne, Anfang der sogenannten Emanzipationsdebatte, wie kann ich die Bedürfnisse auch von den Kommune-Erfahrungen ausgehend, wie kann ich die vermitteln mit meiner gesellschaftlichen und politischen Praxis und möglichst revolutionären Praxis, und diese Kardinalfrage, wie hat er das jetzt genau im Einzelnen beantwortet? Das wird ja dahin führen, was du jetzt angerissen hast, nicht? Die Frage wäre für mich, nächstes Mal ist, glaube ich, danach ist keine Veranstaltung mehr geplant, ne? Das sind die zwei Abende. Ja. Ich habe das Problem als Lohnarbeiter, ich kann nächstes Mal nicht kommen. Ich würde aber gerne weiter diskutieren, weil ich finde es total spannend, Brückner auch als Ausgangsposition zu nehmen, also der Reflexion über jetzige Position. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht vorwegnehmen. Wird das dann noch nächsten Abend geben? Und wenn vielleicht ja, kann ich mich an euch hier wenden, wie ihr das hier veranstaltet? Also im Moment spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass nicht am nächsten Mal, da es ja auch irgendwie jetzt auch auf ein gewisses Interesse stößt, wird eine Handvoll Leute weitermachen und das nächste Mal diese Darstellung sich geben, die vorbereitet sind, vorgesehen, angekündigt sind. Und dann war es ohnehin so gedacht, dass man sieht, dass wenn Leute da Blut lecken, dass man das seminarmäßig weitermacht. Das ist so diese sozusagen die wildwüchsige, gar nicht so akademisch formalisierte Art, wie Theorie Praxis lokal ohnehin an die Veranstaltung rangeht, so ist auf die Weise ein Maoismus- und NL-Bewegungsseminar entstanden, das schon 2 Jahre so UL beitrieben wird, und so können wir das hier mit Brückners Aufarbeitung gerne machen.